bestimmt provoziert, hat den Mundschutz, den einer mit der Faust gegeben, dass er hinten gegen die Wand geknallt ist, hat den getreten und dann haben wir die anderen geholfen und haben den mit zusammengetreten und dann haben wir einen Rucksack, das war mir da so egal zu der Zeit, ich war so dermaßen auf Crystal. Yeah. hab mir immer gedacht, wenn ich Drogen nehme, dann können sie ruhig meinen Körper ficken. Dann sollen sie mit mir machen, was sie wollen. Und ich hasse meinen Körper. Er ist so fett und hässlich und unförmig. Und sowieso hab ich's nicht besser verdient. Doch in den Momenten, wenn die Drogen aufhören zu wirken, mag ich, dass die Leute auch meine Seele ficken. Das tut weh. Nein, mehr nicht. Das zerstört, ohne zu zerstören. Man bleibt übrig und weiß. ist, wenn ich sie meine Eier lecken lasse. Das war's. Nichts weiter. Was ist, wenn ich deine Eier essen möchte? Das war's, nichts weiter. Mama, was ist, wenn ich deine Eier essen möchte?